بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister. Heute sind wir in Aqidah wieder. Alhamdulillah, wir machen gerade Usul al-Sitta, die sechs Grundlagen. Und wir haben eine Einführung gemacht vor zwei Wochen und die erste Grundlage durchgenommen. Was war die erste Grundlage? Was kann wohl die erste Grundlage sein? At-Tawhid. Es war Ikhlas in der Bedeutung von Tawhid. Ja, wir haben gesagt Tawhid. Der Sheikh sagt, Ikhlasuddin lillahi ta'ala wahda. Dass man Ikhlas hat zu der Religion Allahs alleine. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Ja, مُخْلِسِينَ. Uns wurde anbefohlen, dass wir Allah aufrichtig in seiner Religion anbeten. Und aufrichtig bedeutet, dass wir in Tawhid, لا شريك له, der keinen Partner hat, dass wir ihm nichts beigesellen, dass wir ihm eins machen. Und das ist Aufrichtigkeit in der Religion, das ist Ikhlas in der Religion. Heute machen wir weiter mit der zweiten Grundlage, inshallah. Von diesen sechs Grundlagen. Und wir arbeiten uns langsam voran. Danach machen wir eventuell die zehn Taten, die den Islam auslöschen. Und danach machen wir vier Regeln, die einem helfen, bestimmte Sachen zu verstehen. Und dann gehen wir ein bisschen größeres Thema, Kashf al-Shubahat, wie man bestimmte Argumente, die man von Muslimen kriegt, die in Sekten gefallen sind, widerlegen kann. Heute machen wir schon weiter mit der zweiten Grundlage. Und der Sheikh sagt, Amar Allahu bil ijtima'i fi d-din. Wa naha an it-tafarruqi fih. Fabayyana Allahu hadha bayanan shafian tafhamuhu al-awam. Der Sheikh sagt, Allah befiehlt uns, in der Religion eins zu werden, uns zu vereinen. Ja? Und er hat uns verboten, uns zu spalten. Und Allah hat das klar und deutlich und genügend erklärt, also im Koran hat er das klar und deutlich erklärt, so dass jeder das verstehen kann. Ja, wie zum Beispiel was? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. So haltet euch allesamt an den Seile Allahs fest. وَلَا تَفَرَّقُوا. وَلَا تَفَرَّقُوا. Und spaltet euch nicht. Surah 3, Vers 103. وَاَتْحَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Haltet allesamt, vereint euch alle in der Religion Allahs und spaltet euch nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَفَرَّقُوا وَاخْتَلِفُوا. Und seid nicht so wie jene, die sich spalten und Meinungsverschiedenheiten haben. Auch Surah 3, Vers 105 ist das. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Und seid nicht von den Mushrikin, von den Götzendienern. Min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Seid nicht wie die Götzendiener, wie jene, die ihre Religion gespaltet haben. Min alladhina wa kanu shi'a. Und somit Shi'a wurden. Guck mal, Allah sagt im Koran, Allah sagt, seid nicht Shi'a. Die Shi'a sagen, doch, wir wollen Shi'a sein. Ja, subhanallah. Und Shi'a bedeutet Abspaltung. Das ist ja das Witzige. Shi'a bedeutet selber Abspaltung. Abspaltung von der Religion, Trennung von der Religion. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna alladhina farraqu dinahum. Und jene, die ihre Religion, oder die sich von der Religion, von eurer Religion, abgespaltet haben, وَكَانُوا شِيعَ, und sich Shia nennen, oder sich abspalten, lässt er minhum fi shay. Ja, du hast mit ihnen nichts zu tun. Allah subhanahu sagt, du hast nichts mit ihnen zu tun. Surah 6, Vers 159 ist das. Also sagt uns der Sheikh hier, bringt diese kurzen Sachen, und Beweise dafür gibt es viele im Koran. Das sind nur einige, die wir genannt haben. Den Muslimen ist es also nicht erlaubt, sich zu spalten. Es ist ihnen geboten. Es ist ein Gebot von Allah subhanahu wa ta'ala, sich zu vereinen, eins zu lassen. Wir müssen eine einzige Umma sein. Wir dürfen uns nicht spalten. Wir dürfen keine Meinungsverschiedenheiten haben, kein Ikhtilaf haben in Aqidah oder in Grundlagen der Dinge. Wir können nicht sagen, ja, ich bete so, und der andere betet so, Und hat eigentlich nicht mit dem Gebet zu tun, sagt, ja, es sind Meinungsverschiedenheiten. Hat sich ein der eine sagt, ja, ich bete auf dem Kopf, zum Beispiel. Er sagt, Meinungsverschiedenheit, ich habe einen Hadith, hat sich selber irgendwas erfunden. Er sagt, gib's. Ich bete auf der Seite liegend, einen Fuß oben und dann bewege ich nur meinen Fuß hoch und runter. So, ich übertreibe. Aber das sind diese Meinungsverschiedenheiten, die wir nicht haben dürfen. Und was ist, wenn wir trotzdem eine Meinungsverschiedenheit haben? Ja? Weil der eine sagt, das ist halal, der andere sagt, das ist haram. Und wo ist der Beweis? Eine Sache kann, du kannst nicht sagen, eine Sache ist halal und gleichzeitig haram. Geht nicht. Du kannst höchstens sagen, die eine Sache ist, die eine Gruppe sieht es als Pflicht an, die andere als Mustahab. Guck mal, es ist beides in der Nähe. Andere sieht es als haram an, die andere als makruh. Ist beides in der Nähe. Aber du kannst nicht sagen, die eine Gruppe sagt, es ist halal, die andere sagt, es ist haram. Wie geht sowas? Das sind Meinungsverschiedenheiten. Sowas dürfen wir nicht haben und sowas darf nicht sein in der Religion. Wir müssen uns vereinen, wir müssen zu uns kommen. Ha? Der eine sagt, oder eine andere Gruppe sagt, Allah sagt im Koran, er hat eine Hand, die sagen, nee, hat er nicht. Allah sagt, er hat sich über den Thron erhoben, nee, hat er nicht. Andere sagen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, spaltet euch nicht. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, spaltet euch nicht. Die sagen, doch, wir spalten uns, wir sind besser als ihr. Allah sagt, werdet eine Gruppe, werdet eine, vereint euch, kommt zu einer, das ist Aqida. Das ist Aqida, dass wir zusammenkommen, in Aqida, in Fiqh, in Hadith, in allen Sachen, was wir kennen. Ha? Die Meinungsverschiedenheiten, die wir als Ikhtilaf bezeichnen, sind leichte Themen in Fiqh. Ha? Hebe ich meinen Finger oder hebe ich ihn nicht? Ha? Im Gebet. Gehe ich das mit Händen runter oder mit Knie? Das sind keine Meinungsverschiedenheiten. Auch wenn da Meinungsverschiedenheiten ist, was sollen wir tun? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Wenn ihr euch in einer Seite uneinig seid, in einer Sache, wenn ihr streitet, bedeutet das hier, wenn ihr diskutiert, wenn ihr streitet, ihr wisst nicht, was ist Wahrheit. Einer sagt so, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ. So bringt es zurück zu Allah und seinem Gesandten. Schaut, was Allah gesagt hat und was der Gesandte gesagt hat. In kuntum tu'minuna billahi wal yawm al-akhir. Wenn ihr, und die Bedingung ist, wenn ihr von euch selber sagt, ihr seid Gläubige und ihr glaubt an den jüngsten Tag, dann, wenn ihr sagt, ich bin sowieso kein Gläubiger, dann brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber wenn ihr sagt, ja, ich glaube an Allah und ich glaube an den jüngsten Tag, dann tu das, was er dir sagt. Bring es zurück zu Allah und seinem Gesandten und nimm dann die Wahrheit, wenn sie zu dir kommt und folge nicht deiner Sachen. Wichtiger ist, die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Und es ist sogar geboten. Die Gelehrten sind sich einig, dass man sich vereinen muss. Es ist Pflicht für jeden Muslim, Umma zu sein. Was wir dann unter uns untereinander streiten, ist eine andere Sache. Aber wir müssen eine Umma sein. Und nur dann können wir stark sein. Nur dann können wir etwas erreichen. Das ist für uns Pflicht, zusammenzukommen. Natürlich kann ich meine Verschiedenheit haben mit meinem Bruder. Ich kann sagen, ich mag das Essen, er sagt, ich mag das andere Essen. Kein Problem. Ja? Der eine sagt, ja, man kann auch zwei Meinungen haben, wo die Beweise da sind. Wie zum Beispiel was? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ihr den Mond seht, dann fastet. Ja? Oder besser gesagt, wenn ihr den Monat seht, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr den Monat seht, ja, dann fastet. Jetzt sagen die einen Gelehrten, beruht auf diese Sache und beruht auf auch andere Hadithe. Wenn einer den Mond sieht, dann fasten alle Muslime. Andere sagen, nee, das ist ortabhängig, weil vielleicht da an der Seite sehen wir, von der anderen Seite nicht. Beide führen ihre Beweise zurück, sie kommen nicht etwas. Und beides kann man lassen, aber beides ist in der Religion und sie streiten sich nicht. Ha? Sie streiten sich nicht. Sie streiten sich, weil sie sind in der Religion. Aber, was machen sie? Wenn sie miteinander reden, sie kommen zurück zu Allah, sie sagen, ja, genau den Beweis haben wir auch. Ja? Aber das sind solche Sachen, die kleinen Themen, und das sind Themen für die Gelehrten. Und das sind Themen, wenn du die Gelehrten fragst, ja, die sich in dieser Sache unterscheiden, die sagen, ich liebe den Bruder über alles. Ja? Der sagt, ich liebe meinen Bruder über alles. Nie reden sie schlecht übereinander. Also es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Wir dürfen uns nicht spalten. Besonders dürfen wir uns nicht spalten lassen von den Munafiqin und von den Mushrikin, von den Heuchlern, die unter uns kommen. Ja? Von den Kuffar, die über uns Lügen erzählen, die uns spalten wollen. Das sind Salafisten, das sind Hanifisten, das sind Lobbyisten, das sind Fundamentalisten. Guck mal, früher war das Radikalisten, dann Extremisten. Nein, vorher war es Fundamentalisten, dann Extremisten, jetzt haben wir Salafisten, ja, dann gibt es Dschihadisten, was gibt es noch? Terrorist. Ja, das ist Islamist. Islamist ist auch ganz neu. Ja? Subhanallah. Die haben uns in so viele Gruppen aufgespaltet. Ja, die wissen das auch. Sie sagen, ja, du gehörst in diese Gruppe. Wenn du betest, dann bist du erstmal Islamist. Ja, wenn du betest und Bart hast, bist du Islamist. Wenn du dann deine Religion lässt, dann bist du vielleicht Salafist. Und dann, wenn du. Ja, oder ich weiß nicht, was für eine Einteilung die haben. Wallahu a'lam. Die haben komische Einteilung. Aber sie können uns einteilen, wie sie wollen. Aber wir dürfen uns nicht einteilen. Ja, wir müssen eine Gemeinschaft bleiben. Subhanallah. Das ist sehr wichtig. Aber leider, wir sehen diese Sache. Wir sehen dieses Problem, was es gibt. Ja, dass die Leute, ja, die sagen, jeder soll seine eigene Aqida haben, jeder soll seinen eigenen Madhab haben, jeder soll denken, was er will, unter dem Deckmantel Freiheit, ja? Meinungsfreiheit. Ja? Das ist doch, jeder kann doch denken, was er will. Jeder kann doch sagen, was er will. Jeder kann doch tun, was er will. Ja, du kannst sagen, solange du im Grenzen bleibst. Du kannst nicht sagen, über Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt ihn nicht. Und das ist Tatsache. Das sind Sachen, wo man sich nicht streiten darf, als Muslime sowieso. In der Aqida. Ja? In der Aqida gibt es keine Meinungsfreiheit. Du kannst nicht sagen, ich glaube, Allah sieht so aus. A'udhu billah. Wie kannst du etwas glauben und es gibt keinen Beweis? Er sagt, ja, Meinungsfreiheit. Ja, ich kann doch denken, was ich will. Da gibt es keine Meinungsfreiheit. Da musst du eine Sache, müssen wir eins werden. Der Gesandte Allahs, er hat uns so und so gesagt, da müssen wir daran festhalten. Allah hat uns so und so gesagt, da müssen wir daran festhalten. Ohne irgendwelche Sachen herein zu interpretieren. Ohne irgendwelche, dadurch sind viele Leute in die Irre gefahren. Hauptsächlich Ash'ari und Maturidiyya. Die haben gesagt, ich muss Verstand besitzen in die Sachen, die ich nicht verstehe. Nämlich von meinem Verstand. Nein, nimmst du nicht von deinem Verstand. Du nimmst so, wie es ist. Ja? Wenn Allah unser Gesandter das nicht erklärt hat, khalas, du akzeptierst es, ohne zu hinterfragen. Ja? Wenn Allah sagt, er hat eine Hand, dann hat er eine Hand, fertig. Brauchst du nicht diskutieren. Brauchst du nicht sagen, ja, aber ich glaube so. Nein, wenn du anfängst zu denken und sagst, ja, ich denke so, ich glaube so, dann spaltest du die Gemeinschaft. Ja? Dann machst du Problem. Subhanallah. Und schaut mal zum Beispiel Grundlagen, was ich vorhin erwähnt habe. Im Gebet zum Beispiel. Ja. Viele sagen, ja, wir beten noch unterschiedlich. Beten wir wirklich unterschiedlich? Die Madhahib, beten die wirklich unterschiedlich? Ja? Mal eine Frage. Im Gebet, wenn wir anfangen, machen wir alle Takbir, oder? Ja, machen wir. Stehen wir alle? Stehen wir, oder? Dann wir machen Ruku. Kommen wieder hoch. Machen Sujud. Sitzen, dann wieder Sujud. Richtig? Und das machen wir dann je nach Gebetseinheit. Gibt es eine Madhahib, die sagt, nee, du musst nur einmal Sujud machen, nicht zweimal? Gibt's nicht. Gibt es einen Madhab, der sagt, du brauchst keinen Ruku, kannst direkt ins Sujud gehen? Gibt es nicht. Hä? Die Meinungsverschiedenheit ist nur, ist jetzt Fatiha Pflicht zu sagen oder ist nicht Pflicht? Hä? Muss ich jetzt einmal Subhanallah Rabbi al-A'la oder dreimal sagen? Oh, was für Meinungsverschiedenheit? Das sind Sachen, die interessieren uns nicht. Weil das Gebet ist das, was uns hält. Wir stehen aneinander neben unseren Brüdern und wir spalten diese Sachen nicht. Subhanallah. Und selbst wenn wir da Probleme haben, wenn wir eine Sache nicht verstehen, auch bei Kleinigkeit, فَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُ. Bring es zurück zu Allah und seinem Gesandten, damit du weißt. Und wenn du es nicht weißt, dann folgst du einem, der Wissen hat. Solange bis du dir ein anderes Wissen kommst, solange bis du dir ein bestimmtes Wissen selber einleiten kannst. Solange folgst du einer Person, ist kein Problem. Aber niemals blind folgen. Ja, niemals blind folgen. Besonders nicht, wenn er anfängt, über Allah und seinen Gesandten komische Sachen zu sagen. Subhanallah. Ja, das sind diese Meinungsverschiedenheiten, ja, die man nicht haben darf in den Fundamenten. Ja, wie manche Leute sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist begrenzt, hat nur 12 Eigenschaften, hat nur 99 Eigenschaften. Man sagt doch, 99 ist viel. Nein, Allah ist unbegrenzt. Allah subhanahu wa ta'ala hat mehr nehmen als das. Ja, aber das wurde uns überliefert. Auch wenn, wurde mehr überliefert. Ja, das sind diese Sachen, in denen wir uns nicht spalten dürfen. Und der Gesandte Allahs, schaut mal, der Gesandte Allah sagt, Allah ist mit euch oder für euch mit drei Sachen zufrieden. Drei Sachen. Erst ist, dass ihr ihn anbetet und ihm nichts beigesellt. Ja? Dass ihr ihn alleine anbetet und ihm nichts beigesellt. Die zweite ist, dass ihr allesamt am Seile Allahs festhalten und nicht spalten. Das ist, worum es hier geht. Ja? Das ist ein Hadith vom Gesandten Allahs, dass wir uns vereinen, eine Nation werden, eine Umma werden und uns nicht spalten. Und der dritte ist, Nasiha einem Wali oder Führer zu geben, den Allah über euch bestimmt hat, und das ist in Sahih Muslim. Ja, und wie gesagt, es ist sogar von der menschlichen natürlich eine Veranlagung, dass wir Meinungsverschiedenheiten haben. Das ist normal. Der eine mag das, der andere mag das. Ja, das ist eine menschliche, natürliche Veranlagung, die wir haben, dass wir unterschiedliche Meinungen gehen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht umsonst die Religion gesetzt, damit wir eine Nation werden. Ja? Und nur wenn wir diese Grenzen nicht verlassen, weil der eine kann hier wohnen, der andere kann da wohnen. Der andere wohnt da, der andere, genauso mit Gedanken. Solange deine Gedanken, solange dein Glaube in diesem Kreis bleibt, im Kreis des Islam, im Kreis des Iman, ja, wenn es da drin bleibt, ist kein Problem. Weil zum Beispiel ein Talib al-Ilm, ja, der manchmal am Anfang er sagt diese Sache und dann sieht er, bei Weiß geht in diese Sache. Aber alles ist in Islam drin. Ja? Er sagt nicht, oh, ich verstehe das so, wie ich will. Dann haben wir ein Problem. Das ist das. Heutzutage ist Meinungsfreiheit, es ist Meinungsfreiheit, wenn man, wie heißt das, wenn man muslimische Frauen oder muslimische Männer beleidigt. Ja? Ist Meinungsfreiheit. Ist kein Problem, beleidigen. Du kannst sie beleidigen. Beleidig mal Politiker. Hast du ein Problem. Aber das ist diese Sache, das sind diese Sachen, die anderen Leute von außen wirken auf uns ein und spalten diesen Kreis, versuchen kaputt zu machen. Aber sie könnten niemals diesen Kreis kaputt machen, wenn der Kreis von innen stark wäre. Sie könnten so lange draufhauen, ja, die Mauer wäre stark. Aber das Problem ist, die Leute von drinnen, die Munafiqin, die Heuchler, die sagen, ich bin Muslim, ja, und dann spalten sie. Dann spalten sie zwischen uns, dann spalten sie zwischen den Muslimen. Deswegen. Ja, und manche Leute, subhanallah, die sagen, die kommen mit einem Hadith, der nicht sahih ist. Die sagen, Ikhtilaf ummati rahma. Die sagen, die Meinungsverschiedenheiten in meiner Umma ist Barmherzigkeit. Kennt ihr, ja? Oder meine Sahaba sind wie die Sterne, egal von wem ihr nimmt, alles richtig. Ja, subhanallah, wie kann Meinungsverschiedenheit Barmherzigkeit sein? Wie kann es barmherzig sein, wenn jeder etwas anderes denkt und jeder in eine andere Richtung geht? Wie kann es barmherzig sein, subhanallah? Wie kann Ikhtilaf barmherzig sein? Sogar ist es Ikhtilaf, Meinungsverschiedenheiten zu haben, ist eine Strafe. Ja? Einigkeit, Vereinigung, eine Umma zu sein, das ist Barmherzigkeit. فَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا Das sind wir, das sollten wir sein. Eine Umma. فَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ Und ich bin euer Herr, so betet mich an, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eure Umma. أُمَّتُكُمْ وَاحِدًا Eine einzige Umma, nicht 73. Aber leider, wir werden uns spalten, wie der Gesandte Allahs gesagt hat. Sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, kehren wir immer zurück zum Allah und zu seinen Gesandten, damit wir diese Meinungsverschiedenheiten beseitigen können. Und wenn wir auch Meinungsverschiedenheiten haben, dann nur mit Beweisen und im Kreise vom Islam. Wir dürfen uns nicht, das ist Aqida, Vereinigung und nicht spalten. Das ist Aqida, eine Sache, die man verstehen muss. Heutzutage ist aber Katastrophe. Auf jeden Fall sagt der Sheikh weiter, وَنَهَانَا أَن نَكُونَ كَالَّذِي تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا Ja, wir haben schon ein bisschen erwähnt. Und er sagt, und er verbot uns, wie jene zu sein, die uns vorausgegangen sind, sich spalteten, uneinig waren und deswegen zerstört wurden. Ja? Die Völker, die uns vorausgegangen sind, sie wurden, ein Grund, warum sie zerstört wurden, ist, weil sie gespaltet wurden. Weil sie uneinig wurden. Schaut mal, ja? Schaut mal, alle Völker, alle großen Völker, Persisches Reich, Römisches Reich und auch das Osmanische Reich. Ja? Sie waren so lange stark, solange sie eine Nation waren, solange sie nicht die Grenzen übertreten haben. Ja? Und wir bleiben beim Osmanischen Reich. Ja? Die waren so lange, die Muslime waren so lange eine Nation, konnten uns nicht sprechen, solange wir eine Meinung hatten, solange wir einen Manhaj hatten. Sobald die Fitna in uns reingekommen ist und uns von innen zerstört hat, haben wir alles verloren. Subhanallah. Das ist diese Vereinigung. Ja? Deswegen, diese Umma, wenn wir einen Ikhtilaf haben, wir dürfen nicht auf Ikhtilaf bleiben. Wir müssen diesen Ikhtilaf klären. Ja? Wir müssen diese Probleme klären. Ja? Und ganz wichtig ist, wenn dann Allah und sein Gesandter über uns urteilen, ja, die sagen, das ist das, dann nehmen wir das an, und ohne irgendwas im Herzen zu haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Surat Nisa, Vers 65, er sagt, La fala wa rabbika. Ja? Er sagt, wahrlich, ich schwöre bei deinem Herrn, La yu'minuna. Sie sind nicht gläubig. Hatta, was bis sie? Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Bis sie dich als Schiedsrichter zwischen ihren Problemen nehmen, wenn sie ein Problem haben. Ne? Hatta thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima. Sie sagen, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und sie finden danach, wenn der Gesandte Allah zwischen ihnen geurteilt hat, wenn er sein Urteil verkündet hat, das ist richtig, so und so, dann finden sie zwischen ihnen oder in sich selber keine Ausrede, kein Bedrängnis, kein komisches Gefühl. Und sie ergeben sich ganz. Das heißt, du bist uneinig in einer Sache. Muss ich jetzt zum Beispiel beim Wudu die Reihenfolge einhalten oder muss ich sie nicht einhalten? Gibt es Meinungsverschiedenheiten? Ja, und die Mehrheit der Gelehrten sagen, du musst sie einhalten, weil Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran so erwähnt hat und die Hadithe das so hindeuten, musst du dich darauf hinhalten. Okay? Jetzt sagen wir, Allah und sein Gesandter haben das beurteilt. Die haben gesagt, okay, du musst dich halten. Und du hast gesagt, nee, ich fange zuerst mit meiner Hand an, dann wasche ich meine Füße. Aber jetzt kam der Beweis zu dir, dann ergibst du dich. Sagst, okay, ich habe das genommen, jetzt ist Beweis zu mir gekommen, Allah und sein Gesandter haben über mich geurteilt. Nehme ich das an, ohne zu denken, ah, was soll denn das jetzt? Ja, oh, das ist doch voll blöd so, ich mag das doch gar nicht so. Nein, du, alaikum salam wa rahmatullah. Du ergibst dich ganz. Du ergibst dich dem Urteil von Allah und seinem Gesandten. Guck mal, da hinten könnte ich hinsetzen, ist auch warm und so. Du kannst dich auch da hinsetzen. Das ist das, dass wenn Allah und sein Gesandten über uns urteilen, dass wir uns nicht spalten und dass wir in uns nichts finden gegen dieses Urteil. Und der Sheikh sagt weiter, er sagt, وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ وَنَهَاهُمْ أَنِ التَّفَرُقِ فِيهِ. Was wir schon erwähnt haben, er sagt, und er erwähnt, Allah subhanahu erwähnt im Koran, dass er den Muslimen befiehlt, sich zu einen, und er verbat die Spaltung, wie wir gesagt haben. Und dann sagt er weiter, وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةِ مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ فِي ذَلِكَ. Und dann sagt er, und zusätzlich dazu wird das Ganze deutlich und klar erkennbar in der Sunna auf eine bemerkenswerte Weise. Ja, das ist mit Ajab al-Ujab, so auf eine krasse Weise wird das klar und deutlich, noch zusätzlich, außer im Koran. Bis jetzt war im Koran, haben wir das erwähnt, noch zusätzlich dazu wird noch in der Sunna klar, dass wir uns vereinen sollen. Und ich erwähne inshallah nur einen Hadith, weil sonst zu viel ist. Der Gesandte Allah sagt, sallallahu alaihi wasallam, er sagt zu seinen Sahaba, wer von euch noch lange lebt, wird auf viele Meinungsverschiedenheiten treffen. Das heißt, zur Zeit vom Gesandten Allahs gab es keine Meinungsverschiedenheiten, weil der Gesandte Allahs war da. Ha? Wenn was war, die sind direkt zu ihm gegangen. Ha? Kein Problem. Wenn ich gestorben bin, wer von euch lange lebt, der wird auf viele Meinungsverschiedenheiten treffen. Dann sagt er, so haltet euch an meine Sunna und an die Sunna der rechtgeleiteten Kalifen. Haltet euch an die Sunna, also haltet euch an mein Wort, an meine Taten, an meine Aussagen und an die Sunna der rechtgeleiteten Kalifen. An das, was sie sagen, der Führer, die Gläubigen, Umar, Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali radiallahu anhum ajmain. Und natürlich auch jeder Kalif, der danach kommt. Gekommen ist, dass wir daran halten, dass wir an diese Sunna festhalten. Das wurde auch, wie wir sehen, in der Sunna festgehalten, diese Vereinigung. Dann sagt der Sheikh weiter, er sagt, ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ إِلَىٰ أَنَّ الْإِفْتِرَاقِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ هُوَ الْعِلْمُ وَالْفِقْحِ فِي الدِّينِ Subhanallah. Dann sagt er, dann ist es so geworden, in unserer heutigen Zeit, ist es so geworden, dass die Meinungsverschiedenheiten zu den Fundamenten der Religion gehört. Und dass die Meinungsverschiedenheiten Wissen und Fiqh ist. Wissen und Verständnis ist. Also, dass man sagt, Meinungsverschiedenheiten ist gut. Vorher hat der Gesandte Allahs gesagt, Meinungsverschiedenheit ist nicht gut. Allah subhanahu hat gesagt, Meinungsverschiedenheit ist nicht gut. Wir müssen eins werden, nicht spalten. Und dann ist es aber so passiert, nach einer Zeit lang, dass die Leute gesagt haben, doch, Meinungsverschiedenheit ist gut. Ja, ist gut, ist Mashallah, viel Baraka, Barmherzigkeit, Segen und so weiter. Allah subhanahu sagt das Gegenteil. Er sagt, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Haltet euch allesamt an einem Seil fest. Hat er gesagt, 10 Seile? Ja, jeder nimmt ein Seil, wie er will. Jeder geht eine Richtung, wie er will. Hauptsache, nein. Es gibt nur einen richtigen Weg, meine lieben Brüder. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nicht mehrere Wege. Es gibt nur einen Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die Art und Weise kann sich vielleicht ändern, wie du läufst. Du schneller läufst, langsam läufst, ja, wie du dich Bewegung machst und so weiter. Aber der Weg ist der gleiche. Wie der Gesandte Allah uns gezeichnet hat, ja, hat einen Strich gezeichnet. Er sagt, Hadha sirati mustaqim. Das ist der gerade Weg. Und dann hat er so Seiten gezeichnet. Links und rechts. Und das sind die Abzweigungen von diesem Weg. Und an jeder Abzweigung steht dann Shaitan, der versucht euch vom geraden Weg wegzubringen. Subhanallah. Wir müssen auf den geraden Weg festhalten und uns nicht spalten lassen. Ja? Und nicht an diesen Quatsch denken, an diesen Quatsch glauben, dass Meinungsverschiedenheiten und zu den Fundamenten der Religion gehört. Die sagen, das ist wichtig, das gehört zur Religion, Meinungsverschiedenheiten. Nein! Vereinigung, eins werden, Ijtima', eine Jama'a zu sein, das gehört zur Religion. Nicht sich zu trennen, sich zu spalten. Subhanallah. Und Fiqh ist nicht, und Wissen ist nicht, wenn man sagt, ja, Meinungsverschneiden, das ist gut. Nein. Dann sagt der Sheikh weiter, sagt, وَسَارَ الْأَمْرُ بِالْإِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا زِنْدِيقٌ أَوْ مَجْنُونَ. Er sagt, und es wurde so, dass nur der Dumme und Verrückte ist jener, der die Vereinigung will. Also jemand, der gekommen ist und gesagt hat, werdet eins, spaltet euch nicht, der ist der Dumme. Der ist Ketzer. Der ist verrückt. Der hat sie nicht mehr alle. Wie? Meinungsverschiedenheit ist doch gut in der Religion. Wie sollen wir eins werden? Wie soll das funktionieren? Geht doch gar nicht. Ha? So, das wurde umgedreht, das Verständnis. Unter dem Gesandten Allahs waren sie alle eine Nation. Sallallahu alaihi wasallam. Ja? Und danach ging das los. Unter Umar waren sie eine, Abu Bakr waren sie eine Nation. Umar waren sie eine Nation. Uthman waren sie eine Nation. Ali waren sie eine Nation. Und dann fing es an. Ha? Und dann fing es an. Nach den Rechtskämpfen, dann fingen die Probleme an. Ja, und viele sagen, nachdem Omar gestorben ist, fing die Fitna an. Und das ist Tatsache. Das sehen wir inshallah in der Zeichen der Stunde. Subhanallah. Das ist was, wie es geworden ist heutzutage. Ja, wir müssen uns aufhören, über Sachen zu streiten, die uns spalten. Ja, wir müssen zusammenkommen zu einer Vereinigung. Wir müssen diese Spaltung verbieten. Wir müssen eine Nation werden. Wir müssen eins werden. Schaut mal, Subhanallah. Ihr könnt das mal googeln. Früher in Masjid Haram, ja, heutzutage gibt es das nicht mehr. Aber auch in Ägypten, in der Azhar-Moschee, da hat man 4 Mihrabs gehabt, 4 Nischen gehabt, Gebetsnischen. Für jede Madhab eine. Ja? Gebetszeit, jeder macht für sich Adhan. Adhan war auch unterschiedlich, ja, für deren Meinung. Jeder, du kannst sagen, ein Hanifi-Madhab betet dir, Shafi'i da, Maliki hier und Hanbali da. Ja? Die beten nicht untereinander, getrennt. Ha? Ja, ich kann nicht in dem, weil der hat andere Meinung. Ha? Ich kann nicht in dem, hat andere Meinung. Hat Abu Hanifa so gemacht? Hat Imam Malik so gemacht? Hat Imam Shafi so gemacht? Imam Ahmed? Nein, haben sie nicht gemacht. Sie haben immer zu eins, sie haben immer zur Vereinigung gerufen. Ha? Sie haben hintereinander gebetet. Ha? Und wenn sie Meinungsverschiedenheit haben, haben sie ihre Hände und Füße geküsst. Ha? Sie haben trotzdem, waren sie eine Nation. Sie haben sich nicht spalten lassen von diesen Sachen. Subhanallah. Aber dann ist es so geworden, so extrem geworden, dass derjenige, der seine Madhab verlässt, sogar Kafir ist. Aber du kannst nicht dein Madhab verlassen. Du kannst nicht einfach so, entweder du bist Hanafi oder du bist nicht Hanafi. Du bist Shafi oder du bist nicht Shafi. Gib nicht. Du kannst nicht einfach so wechseln. Und dann erzählen sie sich Geschichten, lachen sich drüber, sagen, ja, einer, der war Shafi, er wollte eine von Hanafi heiraten und der hat gesagt, nein, klappt nur, wenn er dein Madhab verlässt. Und er hat gesagt, okay, ja, kein Problem, stimmt, Hanifi Madhab, hab ich euch gar nicht heiraten. Ja, und dann haben die gesagt, nee, wir nehmen dich nicht an, weil wie kannst du einfach deine Madhab verlassen, was bist du für einer, morgen verlässt du Hanifi Madhab. Ja, und dann lachen sie darüber. Subhanallah. Wie funktioniert sowas? Wie funktioniert sowas? Madhab bedeutet nur Weg, Möglichkeit, eine Sache zu verstehen. Ja? Ein Weg, den die Gelehrten gegangen sind. Die diese großen Gelehrten gegangen sind, ihre Meinungen, ihr Verständnis in dieser Sache waren das. Ja? Aber basierend auf Koran und Sunna, guck mal, alle diese 4 Madhab haben gesagt, wenn ich etwas sage, das Koran und Sunna widerspricht, dann nimmt mein Wort und wirft es gegen die Wand. Oder lasst es fallen. Ja? Das hat nichts und nimmt das, was Allah und sein Gesandter sagen. Ja? Und wenn es nicht widerspricht, wenn es nicht das Gleiche sagt, was sie gesagt haben, und das ist mein Weg. Ja, natürlich, das ist unser aller Weg. Koran und Sunnah. Kannst du heute auch sagen, wenn du sagst, ja, fünfmal beten ist Pflicht, sagst du, das ist mein Madhab. Wie, du hast einen eigenen Madhab gegründet jetzt, oder was? Nein, das ist der Madhab vom Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Es gibt nicht verschiedene Madhab, es gibt nicht verschiedene. Es gibt nur einen Weg. Nur einen Weg. Es gibt verschiedene Ausführungen, wie ich in diesen Weg gehe. Ja? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich diesen Weg gehe. Wie ich gesagt habe, einige gehen vielleicht mit Pferd, andere mit Auto, andere mit Düsenjet. Ja? Aber die gehen den gleichen Weg. Andere rollt, andere geht und läuft und sitzt. Unterschiedlich. Andere will auf Hand laufen, kein Problem. Aber er geht auf dem Weg. Bleibt auf dem Weg. Nur die Dinge ändern sich. Ja? Die Art und Weise. Aber selbst da, wie wir gesagt haben, فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُ. Selbst da, wenn du Meinungsverschieden hast, kommst du zurück zu Allah und seinem Gesandten und lässt du dich nicht spalten. Subhanallah, wie kann es sein? Selbst bis heute gibt es Länder, zum Beispiel Jumma beten. Gibt es verschiedene Meinungen, die sagen, Jumma beten wir erst, wenn es ganz spät ist. Und der Gesandte Allahs hat, wenn die Sonne im Zenit war, lange gewartet, bis es im Schatten gekommen ist. Und dann haben das Sunnah gebetet. Er sagt, wir machen das so. Wir beten erst so spät. Die anderen sagen, nee, wir beten früh. Ja? Und dann, der eine geht dahin, der andere geht dahin. Ja? Wir wegen Meinungsverschiedenheiten. Obwohl sie in einer Stadt sind, ein Ding. Man muss zusammenkommen. Man darf sich nicht wegen solchen Sachen spalten. Subhanallah. Solche Sachen sind es, die unsere Umma auseinanderbringen. Ja? Und solche Leute, die dann versuchen, die Umma zu vereinen, werden dann als Idioten, als Verrückte und Dumme bezeichnet. Subhanallah. Das war die zweite Grundlage. Und die dritte Grundlage hängt damit zusammen, liebe Geschwister. Er sagt, Al-Aslu Thalis, Anna min tamam al-ijtima' al-sam'a wa ta'a laman ta'ammara alayhi walau kana abdan habashiyan. Er sagt, und es ist von der vollkommenen Vereinigung, also die Vereinigung ist erst komplett richtig, hundertprozentig, dass man hört und gehorcht, auf den, der über sie herrscht, auch wenn es ein habeschitischer Diener ist. Ha? Wenn man sagt, habeschitisch, die sind arme Sklaven meistens gewesen, und sie haben so, die sahen auch ein bisschen komisch aus. Ja, in einem anderen Hadith heißt es, auch wenn sie einen Kopf wie eine Rosine haben. Ja? Auch wenn sie, sozusagen, auch wenn ich der Aussehen von ihm nicht gefällt, musst du ihm hören und gehorchen, wenn er der Führer der Gläubigen ist. Natürlich, heutzutage haben wir keinen Führer, der uns vereinen könnte. Aber wenn wir einen Führer haben, dann müssen wir uns alle unter ihn vereinen. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Ja? Und diese Vereinung unter einem Führer ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, die uns in dieser Zeit genommen wurde, die uns in dieser Zeit nicht gibt. Schau mal, es ist eine Strafe für die Muslime, dass sie nicht einen Führer haben, an den sie sich wenden können, wenn sie Probleme haben. Ja? Einen Führer haben, unter dem sie sich zuordnen können. Ja, das ist unsere Gemeinschaft. Ja, das ist eine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn wir einen haben, und inshallah wird es später natürlich Al-Mahdi geben, den letzten Kalifen, rechtgeleiteten Kalifen, unter dem wir uns vereinen. Und auf ihn müssen wir dann hören und gehorchen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh ihr Gläubigen, gehorcht Allah, seinem Gesandten und den Führern unter euch. Gehorcht Allah, seinem Gesandten und den Führern unter euch. Ja? Den Führern, die unter euch angesetzt wurden. Von Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt unter euch angesetzt haben. Und nicht Führer, die sich selber zu Führer ernennen. Sagen, ich bin jetzt Kalif. Ja? Nicht solche, sondern Führer, die Allah subhanahu wa ta'ala auswählt. Führer, die vor der Herrschaft wegrennen. Führer, die Angst haben, Führer zu sein. Das sind Führer. Die sagen, ich habe Angst vor dieser Riesenverantwortung. Umar hat gesagt, radiallahu anhu, ich habe Angst, dass im äußersten Rand der damaligen Umma, Gemeinschaft, ein Schaf auf dem Weg umfällt und mich Allah fragt, warum ich den Boden nicht gereinigt habe. Subhanallah. Das ist ein Führer, der weiß, was los ist. Er hat Angst. Nicht geschlafen, nicht getrunken, nicht gegessen. Er hat Angst. Subhanallah. Nicht heute, ich bin Führer und ich mache alles platt. Ja, so sind nicht Führer. Führer werden von Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt. Ja, und das Volk, das sagt, ja, du bist unser Führer. Der sagt, nein, doch, wir wollen. Das sind alle Gelehrten, rennen zu ihm, wollen Bi'a geben. Das ist ein Führer. Subhanallah. Das ist eine Führung, unter der wir uns dann hören und gehorchen sollen. Und dann sagt er weiter, فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا. ها sagt, dann hat es Allah subhanahu wa ta'ala, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ausreichend und verständlich auf die unterschiedlichsten Art und Weisen erklärt. Ausreichend, genügend, verständlich, unterschiedlichsten Arten erklärt. So sagte zum Beispiel der Gesandte Allahs, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich ermahne euch zu Gottesfurcht. Usikum bi taqwallah. Ich ermahne euch zu Gottesfurcht und zum Gehorsam und zur Folgeleistung, auch wenn ein Diener herrscht über euch. Also auch wenn ein Sklave über euch herrscht. Geht auch. Ja? Heutzutage, du kannst nur Kanzler werden, Präsident werden, König werden, bestimmte Abstammung hast, bestimmte Voraussetzungen hast. Im Islam ist nicht so. Der Gottesfürchtigste, der Gerechteste, der Ehrenwerteste, der wird ausgewählt von den Gelehrten. Er wird hochgebracht und Allah subhanahu wa ta'ala lässt sich auswählen. Und hören und gehorchen, das ist eigentlich die dritte Grundlage. Gut vorne. Sind Frauen da? Nein, ganz Mia. Dann betet ihr. Du hast nichts gesagt. Allah musta'an, wir haben nicht gewusst, dass ihr da seid. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oh, er ist eine Pose. Das ist die eigentliche dritte Grundlage. Hören und gehorchen. Ja, hören und gehorchen. Dann sagt der Sheikh, ثم صار هذا الأصل لا يعرفه عند أكثر ممن يدعي العلم فكيف العلم به. Dann sagt er, dann wurde es so, dass die meisten, die sich als Wissen bezeichnen, keine Ahnung mehr von dieser Sache hatten, hören, gehorchen, nö, gibt's nicht. Und wie ist es dann mit dem Wissen darüber? Also wie ist es mit den Leuten dann darüber, die kein Wissen haben? Wie ist es mit den Leuten von 0815 Leuten? Wenn die Leute, die Wissen haben, oder die sagen, sie haben Wissen, die Prediger, die sagen, wir haben Wissen, und sie sagen, nee, Vereinigung, nicht so, ich will meine eigene Dauer nach vorne bringen, mein eigenes Projekt nach vorne bringen, meinen eigenen Gedanken nach vorne bringen, oder sagen, ja, hören und gehorchen, auf wen denn? Von dem lasse ich mir nichts sagen. Aber was weiß der schon? Ich bin doch besser als er. So, dass man sich spaltet, wie die Juden sich gespalten haben. Ja, ich habe doch mehr Anrechte, Führer zu sein als der. Allah hat ihn ausgewählt, ordne dich unter. Aber wie ist es, wenn diese Leute, die sagen, ich habe Wissen, von dieser Sache sagen, ich habe keine Ahnung, kenne ich nicht im Islam, gibt sowas nicht. Wie ist es dann mit den Leuten, die kein Wissen haben? Was soll man dann von ihnen überhaupt erwarten? Subhanallah. Deswegen, wegen solchen Sachen kämpfen Muslime gegen Muslime und gibt es Probleme in den islamischen Ländern, weil sie nicht eins werden können, weil sie nicht zu einer Grundlage kommen, weil sie sich spalten lassen, weil sie Probleme herbeirufen durch diese Spaltung von innen und von außen. Nur wenn wir uns vereinen, können wir etwas erreichen. Und diese Sache, diese Vereinigung, ist Aqida, meine lieben Geschwister. Das gehört zu Aqida. Das ist nicht einfach so ein Wort, wo man sagt, es ist gut, wenn wir eins sind. Nein, es ist Aqida. Deswegen kommt es im Aqida-Unterricht dran. Das gehört dazu. Zu was? Jemand, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Jemand, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der versucht, die Gemeinschaft zu vereinen. Aber heute, Wallahi, ich erlebe das. Ihr Brüder, die versuchen, eine Gemeinschaft zu machen. Sie gehen überall beten und sie versuchen, alle zusammenzubringen. Und alle streiten, wie kannst du bei denen beten, wie kannst du dich mit denen unterhalten, wie kannst du mit denen das machen, wie kannst du... Die greifen denen an, die sagen, du bist doch blöd, es gibt nur... Die sagen dann, die kommen dann mit dieser Sache, was ich vorhin gesagt habe, es gibt doch nur einen Weg und wir sind dann richtig. Der Weg ist nicht, wir sind richtig, der Weg ist, Allah und sein Gesandter ist richtig und wir Muslime müssen zusammenkommen und gucken, was hat Allah und was hat sein Gesandter gesagt und in dieser Sache sich vereinen. Und nur dann kann man einen Weg nehmen. Ja, nur dann kann man einen Weg folgen. Und es ist natürlich nicht verkehrt, verschiedene Moscheen zu haben und verschiedene Dinge zu haben. Das ist kein Problem. Wenn einer Madhab folgt oder nicht folgt. Das ist alles kein Problem. Aber problematisch wird, wenn man extrem wird in der Religion. Übertreibt oder untertreibt. Ist beides extrem. Immer in der Mitte bleiben. Immer in der Mitte bleiben. Das ist die Religion. Und eine Gemeinschaft bleiben. Das ist eine Gemeinschaft bleiben und versuchen, die Gemeinschaft immer eins zu halten. Subhanallah. Und auch wenn ihr euch mit euren Geschwistern streitet, ja, trotzdem zusammenkommen. Ganz meinungsverschieden. Heute gibt es Leute, die streiten, die sagen, ja, die waren 20 Jahre Freunde, eine Meinungsverschiedenheit bringt der Shaitan. Oh, ich kenne den nicht mehr, was? Wer ist das? Mohammed Ahmed. Aber ihr wart doch beste Freunde. Nö, nö. Warum nicht? Ja, der hat gesagt, wenn man im Gebet lächelt, ist mein Gebet unglücklich, aber das stimmt doch gar nicht. Und deswegen gibt es keinen Freund mehr? Ja? Deswegen bist du kein Freund? Versteht ihr, wegen Meinungsverschiedenheiten? Ja? Meistens sogar Meinungsverschiedenheiten, die nicht mal in der Religion zu tun haben. Ja, der mag Nudeln, ich mag Reis, deswegen kann ich nicht mein Freund sein. Ja? Wie geht sowas? Wir streiten wegen jeder Kleinigkeit. Und diese Sache, meine lieben Geschwister, zum Abschluss, die Vereinigung muss zu Hause anfangen. Ja? Wenn die Familie nicht eins ist, nicht stabil ist, nach außen hin zumindest, ja? Wenn sie nicht stabil ist drinnen, wenn ihr Probleme habt mit euren Frauen und Kindern oder sie mit euch, ja, weil ihr wegen jeder Kleinigkeit streitet, dann wird diese Umma niemals stark. Deswegen müssen wir in unser Zuhause erstmal den Islam anführen, die Vereinigung, Aqida, ja, den Tawhid verinnerlichen, einführen, ausleben, damit wir dann, inshallah, eine Gemeinschaft werden, ja, in einer Gegend und dann in einem ganzen Land und so weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu einer Gemeinschaft machen und uns unsere Sünden verzeihen. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.